Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit einer kleinen Mini-Verspätung melden wir uns und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Schon geht es los mit Maike. Die ist 37. Guten Morgen, Maike. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Maike. Um was geht's? Hallo. Es geht darum, so als kurze Vorinfo, dass meine Tochter, also ich habe eine Tochter, die ist 3,5 und die ist eigentlich auf eher unkonventionellen Weg entstanden. Und wir nun als Eltern überlegen, ob und wann wir ihr das irgendwann mal erzählen, wie sie entstanden ist. Jetzt bin ich natürlich sehr interessiert, wie unkonventionell sie entstanden ist. Also ich muss ein bisschen dazu ausholen. Wir waren jahrelang in der Kinderwunschtherapie, haben sämtliche Formen, die einem hier in Deutschland geboten werden, dabei ausprobiert. Ich habe 8 Versuche gehabt in 10 Jahren, also die auch von der Krankenkasse bezahlt wurden. Und, also Versuche der künstlichen Befruchtung, oder was? Künstliche Befruchtung war das eine. Dann haben wir über Fremdsamenspende, über ärztliche Praxis und so weiter das laufen lassen. Und das hat aber nie funktioniert. Ja. Und beim letzten Mal sozusagen ging es mir dann die letzte Behandlung war eine künstliche Befruchtung. Ja. Und da ging es mir dann so schlecht, dass ich fast daran gestorben wäre. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich das Ganze nicht mehr. Ich will mich nicht mehr mit irgendwelchen Hormonen vollpumpen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, wir haben zusammen beschlossen, dass wir dann nicht weitermachen. Aber dennoch ist die Kleine jetzt da. Ja, klar. Und dann haben wir 2 Jahre Pause sozusagen eingelegt. Mhm. Und dann haben wir uns in einem langen Gespräch, das wir irgendwann dann mal geführt haben, weil mein Mann natürlich weiterhin gemerkt hat, dass mein Kinderwunsch noch immer riesengroß ist und ich sehr, sehr darunter leide, dass wir kein Kind haben, alle im bekannten Freundeskreis, immer wie ich auch immer, ein Kind gekriegt hat und wir halt nicht. Und dann haben wir uns in einem langen, langen, langen Gespräch dazu entschieden, dass wir einen Partner suchen sozusagen, mit dem ich auch ganz normal Geschlechtsverkehr habe und in der Hoffnung, dass dabei ein Kind entsteht. Ach, das heißt, dein Kind ist nicht euer Kind? Genau. Bist du verheiratet mit deinem Partner? Ja. Ja. Wie lange schon? Nächstes Jahr 15 Jahre. 15 Jahre verheiratet. Mhm. Und bei dieser Aktion hat's geklappt. Ja. Das ist ja auch irre, ne? Ja. Ja, verrückt. Da macht man dann einmal sowas Ungewöhnliches und das klappt. Nein, nicht einmal. Also das Ganze hat dann 4-mal haben wir uns getroffen, wobei ich bezeichne ihn jetzt mal so, als der Erzeuger nichts davon weiß, dass. Ach so. Noch komplizierter. Ja, das der weiß nichts davon. Nein. War das so eine Gruppensex-Dreier-Geschichte? Nein, nee. Also mein Mann war nicht dabei sozusagen, sondern das war es nicht. Ja, aber der Mann wusste Bescheid. Das nochmal, sagen das nochmal klar. Er war damit einverstanden und er wusste Bescheid. Ja. Und das ja auf diesem Wege. Also genau. Hattet ihr denn den Eindruck, dass es hauptsächlich an ihm lag, dass ihr diesen Weg gegangen seid? Also an deinem Mann? Nein. Ja, aber woher kam dann die Hoffnung, dass es dann mit einem anderen Mann klappt? Also wir wussten ja, dass mein Mann zeugungsunfähig sozusagen ist. Das war ja nun ehrlicherseits belegt. Ach so, das war belegt. Also vorher hatte ich das gerade nicht so verstanden. Verstehe. Ja, auch diese künstlichen Befruchtungen und so weiter. Also das war dadurch ja ehrlicherseits. Ich komme immer ganz durcheinander mit diesen künstlichen Befruchtungen. Da denke ich immer, dass das der Samen deines Partners war, der dir künstlich zugefügt wurde. Ja, das war es auch in dem Moment. Also ich sag mal so, zeugungsunfähig heißt ja nicht gleichzeitig, dass man kein Kind zeugen kann, sondern man kann das nur nicht auf natürlichem Weg zeugen. Okay, alles klar. So, jetzt ist das auf natürlichem Wege entstanden mit einem fremden Mann. Mhm. Wie ist denn, als du dann schwanger wurdest, und als das Kind zur Welt gekommen ist. Wie hat sich das denn so stimmungsmäßig niedergeschlagen zwischen dir und deinem Mann? Also für meinen Mann war unser Kind von Anfang an unser Kind. Ah ja, also er hat es komplett akzeptiert. Ja, also seine Tochter ist sein Ein und Alles, da gibt es auch überhaupt nichts. Also es war auch noch nie in irgendeiner Form, dass er gesagt hat, das ist nicht mein Kind oder sowas, überhaupt nicht. Also seine Tochter ist seine Tochter. Wer weiß von dieser kuriosen Aktion? Zwei Freundinnen wissen noch davon. Zwei Freunde. Und seine Familie, ich sag mal, vermutet es. Und es hat damals natürlich auch einen Riesenstreit gegeben. Und Die vermuten so eine absonderliche Aktion? Nein, diese Aktion an sich nicht. Aber die vermuten, dass du irgendwie fremdgegangen bist? Ja. Jetzt ist die Kleine 3,5 Jahre alt. So. Jetzt besteht natürlich die Frage, die dich auch umtreibt, sage ich es ihr irgendwann und wenn, wie sage ich es ihr? Genau. Das beschäftigt uns beide doch schon ganz arg. Ja. Ich sag mal, lebt man weiterhin irgendwo mit einer Lebenslüge, sagt man es ihr nie, oder es kommt vielleicht mal durch irgendeinen Zufall, dass sie krank wird, dass durch irgendwelche Blutgeschichten oder sonstiges, was ja heute nun mal alles in irgendeinem Zufall rauskommen kann, lebt man dann, ich sag mal, damit und muss dann in der Situation irgendwie reagieren oder sagt man es ihr oder sagt man es ihr nie? Ich finde diese Geschichte in mehrerlei Hinsicht moralisch schwierig, denn wir haben noch nicht über den wirklichen Erzeuger gesprochen. Der weiß ja nun auch nicht, dass er ein leibliches Kind hat, das auf der Welt ist. Auch eine Fragestellung, ist das korrekt, dass es so ist, wie es ist? Ja, klar. Da haben wir auch schon oft drüber nachgedacht, ob wir das. Ich meine, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, das ist danach dann auch abgebrochen oder ich habe dann natürlich das auch vermieden. Das war sicher auch keine, so habe ich es gerade verstanden, auch keine enge Beziehung zu diesem Mann. Nein, also wir haben uns übers Internet kennengelernt. Ja. Es gibt ja nun mal, ich sag mal, normale Portale, die allgemein bekannt sind, was so Singlebörsen oder sonstiges sind. Und da kommt man über ein leichtes irgendwo ran, wenn man das als Frau möchte. Ich sag mal, da könntest du jeden Tag 10 Männer haben, wenn du das wolltest. Ja. Ne? Aber das wollte ich natürlich nicht. Aber du weißt nach wie vor, wo der Mann wohnt und könntest rein theoretisch mit dem auch Kontakt aufnehmen. Ja, also er wohnt zum Glück, ich sag mal, weit genug weg. Ja. Ich sag mal, das sind fast 80 oder 90 Kilometer zwischen. Also er läuft mir nicht jeden Tag über den Weg. Ich habe ihn seitdem einmal wieder gesehen, aber das war eigentlich auch nur durch Zufall. Und ich wusste noch nicht mal, wo er arbeitet oder sonstiges. Maike, wohin geht denn so eure Tendenz, eure Richtung? Ja, wollt ihr es dem Kind sagen, irgendwann? Wie gesagt, wir sind da sowas von, also es ist immer wieder mal Gespräch zwischen uns, dass wir irgendwie mal da drauf kommen und sagen wir das irgendwann mal. Auf der einen Seite ist natürlich die Angst da, wie reagiert sie dann? Ich habe dich ja gerade gefragt, wer davon weiß. Ja. Und hast du gesagt, zwei Freundinnen wissen das und in der Familie munkelt man so ein bisschen, aber man weiß es nicht. Diese Aussage ist für mich eigentlich schon die Antwort, was ihr machen müsst. Nämlich, ich finde, dass ihr zu gegebener Zeit, ich meine, das hat ja noch lange Zeit, die ist 3,5 Jahre alt, ich finde, dass ihr zu gegebener Zeit dem Mädel das erklären müsst. Ja, aber wann ist die Zeit? Das ist schwierig, das kann ich nicht beurteilen. Ich will es nur begründen. Mhm. Weil ich, wenn du jetzt gesagt hättest, es weiß wirklich niemand außer mir und meinem Mann, dann hätte man ganz anders denken können. Ich finde, so besteht, wenn auch vielleicht nur theoretisch, aber es besteht die Möglichkeit, dass es irgendwie auch mal zu dem Kind oder zu der jungen Frau hinsickert. Dass sie es von irgendwelchen anderen Leuten erfährt. Man weiß es nicht. Deine beiden Freundinnen, du sagst jetzt, ja, die halten Licht, aber wer weiß, was in 3, 4, 5 oder 10 Jahren ist. Und dann finde ich das sehr, sehr schlimm, wenn dann eure Tochter, deine Tochter vor dir steht und sagt, Mutti oder Mama oder was weiß ich, wieso hast du nie etwas zu mir gesagt? Warum muss ich das von anderen Leuten erfahren? Wann der richtige Zeitpunkt ist, das weiß ich nicht. Das musst du wahrscheinlich auch abschätzen, wie sie sich entwickelt, wie reif sie ist und wann du den Eindruck hast, dass sie das auch verstehen kann. Das ist ja nur auch kompliziert in eurem Fall. Klar. Dann musst du aber auch damit rechnen, dass sie fragt, wenn sie dann vielleicht noch ein bisschen älter ist, dann möchte ich aber vielleicht auch meinen leiblichen Vater kennenlernen. Ja. Das heißt, und das ist die größte Angst meines Mannes. Das ist die größte Angst meines Mannes, dass sie dann vielleicht in irgendeiner Form auch auf ihn anders reagieren könnte, wo seine Tochter sein absolutes Heiligtum ist. Ich sage mal, ich kenne eure Verhältnisse nicht, aber so wie du es gerade geschildert hast, glaube ich das überhaupt nicht. Ich glaube, für die Kleine ist dein Mann der Papa und wird es wahrscheinlich ein Leben lang bleiben. Wenn er sich toll verhält dem Mädchen gegenüber und sie liebt und alles für sie tut, ist das der bleibende Eindruck für das Kind. Ich glaube, das würde nie eine Konkurrenz, der leibliche Vater würde nie eine Konkurrenz zu dem zu deinem Mann, sag ich jetzt mal so ahnend voraus. Ich weiß es natürlich nicht. Aber in diesem Fall, weil einfach die Gefahr besteht, dass es irgendwie durchsickern könnte, finde ich, muss man das sagen irgendwann. Ja, nur dieses Irgendwann, das ist das, was uns immer wieder vor diese große, schwierige Frage auch stellt. Mhm. Und das Wie. Also, naja, das Wie ist dann, klar, da muss man das erklären. Das kann man ja auch, du hast es mir erklärt, dann kannst du es dem Kind vielleicht noch einfacher erklären. Ich würde mal gerne eine fachkundige Person dazu ziehen. Nämlich meine Psychologin, meine Psychoanalytikerin, die heute Nacht hier ist. Aha. Die das sicher ganz gut einschätzen kann, in welchem Alter man einem Kind so eine Wahrheit auch gut zumuten kann. Mhm. Ja, wollen wir es mal machen? Dann würdest du von Heide zurückrufen und dann könnt ihr beide darüber noch eingehend sprechen. Ja, das wäre super. Ja? Mhm. Gut, Maike, so machen wir das. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, super. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Ja, vielen Dank. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, die auch Katharina gewählt hat. Die ist 25. Guten Morgen, Katharina. Hallo, Domian. Hallo, Katharina. Dein Thema. Ich bin frisch verheiratet, 3 Monate jetzt. Mhm. Ich habe einen Mann gefunden, den ich echt über alles liebe. Den kann ich mir vorstellen bis zum Ende meines Lebens. Gute Voraussetzung erstmal so für den Beginn einer Ehe, wenn man sich das so klar vorstellen kann. Ja, ja. Das sollte so sein, ne? Ja, unbedingt. Jetzt gibt es aber natürlich eine Aber, das hört sich ja schon danach an. Ja, wir beide haben, also mein Mann und ich haben vielleicht alle 2, 3 oder 4 Wochen mal Sex. Also das am Anfang einer Ehe. Wie lange kennt ihr euch denn schon? 4 Jahre fast. Und wie war das so vor 3 Jahren zum Beispiel? Das war noch nie so hyperexplosiv. Mhm. Aber am Anfang war das schon mehr. Hat aber immer mehr nachgelassen. Mhm. An wem liegt es? An dir oder an ihm? An beiden. Hast du keinen Bock auf ihn? Also es ist so, ich fasse ihn unheimlich gerne an. Ich habe ihn gerne in meiner Nähe. Wir haben auch eigentlich viel Körperkontakt. Wir sind beides so Berührungsmenschen, ne? Viel schmusen, viel kuscheln. Aber so der Sex, da habe ich nicht so Bock drauf. Und er irgendwie auch nicht. Hast du überhaupt keinen Bock auf Sex oder keinen Bock auf Sex mit deinem Partner? Ganz ehrlich jetzt. Ich glaube, ich habe aber auch keine Lust auf Sex mit anderen Männern. Mhm. Hast du denn sexuelle Sehnsüchte? Ja. Befriedigst du dich selbst? Ja. Ja. Denkst du dabei an deinen Partner? Nein. An wen denkst du? An andere Frauen. An andere Frauen? Mhm. Da haben wir ja eine ganz neue Thematik drin. Ja, bist du bisexuell oder ja, bisexuell? Ja, ich denke schon, ja. Aber noch keine Erfahrung gesammelt? Ja, doch, aber wenig. Was heißt das? Ja, mit 18, 19 beim Feiern mal angetrunken gewesen und mal ein bisschen rumgeknutscht oder auch gefummelt und... Aber noch keinen richtigen Sex mit einer Frau gehabt? Nein, ist schon mal verliebt gewesen in eine Frau? Nee, ich könnte mir auch keine Beziehung mit einer Frau vorstellen. Oder also so. Es geht um Sex? Ja. Ja, diese Art der Bisexualität gibt es natürlich, wo keine Liebe im Spiel ist, sondern das ist reine Sexualität. Mhm. Du wissen, dass es das gibt. Ich habe mich immer gefragt, ob ich komisch bin. Ja, das gibt es. Ja, ach, Sexualität gibt es in milliardenfacher Variation. Und so eine Variante gibt es auch, natürlich. Wenn du so auf der Straße gehst, jetzt im Sommer, gut, im Sommer war es nicht so schön, aber egal, guckst du da eher Jungs nach oder Männer oder Mädels? Frauen. Mädels. Ganz klar. Ganz klar. Ich gucke immer mit dem Freund meines Mannes zusammen den Mädels hinterher und mein Mann sitzt daneben und schüttelt den Kopf. Hat er in irgendeiner Weise eine Ahnung, was in dir los ist? Ja, wir haben darüber gesprochen. Er weiß das, er wusste es auch von Anfang an, dass ich bisexuell bin und er weiß auch, dass ich mich sehr nach Frauen sehne und ja. Während du deinen Freund damals kennengelernt hast, so die erste Zeit, du sagst, ihr kennt euch 4 Jahre, war das da mit den Frauen auch schon so stark? Nee, nicht so stark. Also das war eine Zeit lang davor, also so von 18 bis 20, da war mal so eine wilde Experimentierphase. Hm. Und dann hat sich das eigentlich gelegt und dann hatte ich ein paar Männer und dann auch irgendwann ihn und ja, dann war irgendwie gar nichts und so. Und jetzt mittlerweile... Wenn du jetzt, es kommt selten vor, du hast es gerade gesagt, wenn du jetzt mit deinem Freund schläfst, ertappst du dich dabei, dass du währenddessen sogar an irgendeine Frau denkst? Mm-mm. Nee, mm-mm. Das nicht. Dann bist du bei der Sache. Ja, mhm. Ich liebe diesen Mann auch, also wirklich. Ich finde ihn auch, also ich mag seinen Körper und ich mag ihn gern anfassen und er ist perfekt für mich, auch total hübsch. Wie ist das denn von seiner Seite? Hätte er denn gerne mehr Sex mit dir? Mm-mm. Auch nicht? Er ist total der Anti-Mann, ich verstehe das überhaupt nicht. Er guckt weder Frauen nach, noch hat er irgendwelche Pornos auf seinem Rechner, noch, also alles, was ich so von vorherigen Beziehungen kenne, mal jeder Mann hat irgendwo, ne, guckt einer Frau mal nach oder hat irgendeinen Star, den er gut findet oder so, ist er gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er auch so in deinem Alter ist, dann dein Mann? 33. 33, okay. Na gut, er ist mal in Saft und Kraft. Ja, eigentlich schon. Und du meinst, dass er gar nicht groß sexuelles Interesse hat? Nein, wir sind wohl auch sehr offen miteinander. Also ich glaube ihm das auch. Er ist nicht so der Typ, der es dann verhabt. Er weiß ja, dass ich auch sehr offen bin. Und dann nimmt er denn viel, weißt du das? Nee, auch nicht. Auch wenig. Nicht. Er ist im Moment auf Geschäftsreise 6 Wochen und ich habe ihm ein Bild von mir geschickt und da hat er dann mir erzählt, irgendwie 2 Tage später, dass er das benutzt hat zum Onanieren. Ach so. Fand ich irgendwie süß. Ja, find ich auch schmeichelhaft. Ja, ich auch sehr süß. Also das zeigt mir ja auch, dass er ja mit mir schon irgendwie zufrieden ist, aber... Mhm. Also er bemängelt das gar nicht, er beklagt sich. Nicht. Er ist froh, dass es so läuft, euer Alltag ist gut, ihr liebt euch, ihr habt Erotik oder Zärtlichkeiten miteinander und das reicht ihm. En masse, ja. Ja, aber dir reicht es nicht. Nee, eigentlich nicht. Wenn ich das so höre, glaube ich, dass da eine Sehnsucht ist, die vielleicht sogar immer stärker wird. Ja. Gibt es aktuell eine Frau, die du begehrst? Nee, immer mal wieder. Ich habe... Arbeitskolleginnen oder Bekannte, die so ein bisschen, mit denen man mal shake hat oder flirtet. Hm. Aber nee, nicht eigentlich sagt er nicht. Er weiß davon. Ja, ja. Was sagt er denn dazu? Hat das nur so zur Kenntnis genommen oder hat er auch gesagt, ja, dann probier's doch mal aus? Ich habe erst das nur zur Kenntnis genommen und als ich immer öfter das auch mal so angesprochen habe und gesagt, hat er gesagt, naja gut, wenn es dich glücklich macht, dann mach. Ist ja schon eine Ansage. Ja, aber das kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich das verletzt doch. Das ist doch, ich liebe diesen Mann doch, ich kann ihn doch nicht betrügen. Ja, aber du liebst ja die andere Frau nicht. Und du betrügst ihn ja nicht, wenn er dir grünes Licht gibt und wenn du ihm das sogar sagst. Aber er gibt mir dieses grüne Licht nicht, weil es ihm wirklich nichts ausmacht, sondern weil er möchte, dass ich glücklich bin. Was ja schon ein toller Charakterzug ist von ihm. Ja, total. Und das macht es mir noch schwerer. Weil er so gut ist. Ja, weil er so gut ist und dann kann ich doch nicht so schlecht sein. Ja, aber eigentlich finde ich die Konstellation ziemlich interessant und gut, Katharina. Es könnte ja auch sein, dass du das ihm verheimlichst, dass er Sexualität von dir wollte und du willst es nicht und dass alles viel komplizierter ist. Aber eigentlich ist eure Situation gar nicht mal so kompliziert. Ihr liebt euch. Total. Ihr habt einen guten Alltag miteinander. Total. Er scheint irgendwie ein bisschen asexuell zu sein, gibt's ja. Ich frage mich dann immer, ob er seine ganze Kraft in seinen Job steckt und deswegen da wenig Platz für Sexualität nicht, dass bleibt. Nicht, dass er heimlich auch auf Jungs guckt. Habe ich ihn auch gefragt. Ja. Und wir haben auch darüber gesprochen. Er sagte, er hat da schon mal so ein bisschen fantasiert, aber eigentlich nein. Na gut, eigentlich ist es schon eine Einschränkung. Also ich habe ihn da mal genauestens ausgesagt, er hatte da mal so ein paar, mal so drüber nachgedacht und sich das auch mal so, also in der Fantasie und so, aber er sagt, das ist so, ich habe ihm gesagt, dann mach doch auch mal da ein bisschen, dann machen wir so, du probierst mal gut, da. Und das wäre natürlich für dich ideal, dann braucht es kein schlechtes Gewissen aber zu haben. Aber das wollte er überhaupt nicht, also hat er partout abgelehnt. Nein, sagt er, Fantasien ist gut, aber das machen will er nicht. Weißt du, ich hab nur die Sorge, wenn jetzt nichts weiter passiert, wirst du immer unzufriedener. Ja. Und deshalb glaube ich, es sollte etwas passieren. Und es passiert im gegenseitigen Einvernehmen. Er sagt, okay, mach mal. Und du erzählst es ihm dann auch. Du kannst ihm hinterher auch davon erzählen, wie es war. Was dann weiter geschieht, das weiß ich nicht. Dass es dann ein Bruch, also dass es dann wirklich so kommt, dass dann doch das Vertrauen nachher... Das glaube ich gar nicht mal. Ich habe nur eine andere Sorge, dass dich das so interessiert und dass das so ein Dammbruch dann wird, dass du immer mehr Sex mit Frauen willst und dich vielleicht sogar noch mehr zu Frauen hin. Die Büchse der Pandora. Ja, vielleicht, vielleicht. Das weiß ich aber nicht. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur eine Facette deiner Sexualität ist, die du mal ausleben möchtest. Vielleicht entspannt das auch sehr euer Verhältnis wieder miteinander. Mhm. Könnte sein. Das sind alles jetzt Theorien. Mhm. Unter den Gegebenheiten, wie du sie geschildert hast, finde ich, dass du mit gutem Gewissen mal so eine Erfahrung machen kannst. Du betrügst deinen Freund nicht, es geht nur um Sexualität. Er sagt, mach es mal und du bist dann schlauer hinterher, wie es für dich war und wie du dich dann fühlst. Hm. Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber wenn ich habe es dann umgedreht, habe dann gedacht, was wäre denn, wenn er und so. Hm? Und selbst wenn es nur um Sex, also ich kann das auch ganz klar trennen, Liebe und Sex. Ne? Hm. Ich finde, das muss nicht immer zusammenhängen. Hm. Und selbst wenn, ich hätte doch irgendwie... Ich würde immer Bedenken haben, was ist, wenn die besser ist, hübscher ist, ne, wenn er sich dann doch während des Sexes da mit verliebt oder so und sie dann doch mal trifft und solche Späße. Ja, ja, klar. Die Gefahr besteht ja auch. Hm. Das Risiko ist da, das wird ihm auch klar sein. Aber offensichtlich scheint er dich sehr zu lieben und dir zu sagen, okay, komm, mach mal. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass es dann einfach lockerer zwischen euch beiden abgeht. Es kann wirklich sein, dass das so ist. Ich hatte ihm ja auch angeboten, man könnte ja das auch mal zu dritt machen oder so. Aber das möchte er auch nicht. Ach, er ist aber auch ein Klemmi. Ich frage mich auch immer, was das für ein Mann ist. Ich habe sowas noch echt noch nie erlebt. Mann, da bietet schon die Frau ihm an, komm, lass uns mal einen schönen Dreier machen. Ja, und er sagt, nö. Mach du mal alleine, sagt er dann. Ja, genau. Sein Kumpel, der wünscht sich immer einen Dreier. Und seine Frau sagt dann, nein, das will ich nicht und so. Und dann habe ich das letztens so aus Klacks mal so gesagt, ne, und der Micha will nicht. Und dann sagt der Kumpel, wie? Wie? Ja, ja, das können das die meisten. Das ist der größte Traum von allen Männern und genau, der will nicht. Genau, ja. Nein, ja. Mach mal, Katharina, mach mal. Ja? Ja, mach, finde ich. Mach. Und ruf mich bitte an, wie es dann war. Okay. Nicht nur wie die Aktion war, sondern wie es dann auch so vielleicht ein paar Wochen später dann zwischen dir und deinem Mann sich weiterentwickelt hat. Mhm. Jetzt muss es halt nur noch die Frau finden, die das auch macht. Die muss jetzt finden, ja. Die muss jetzt, weiß ich auch, ja, wir haben ja gerade gelernt, im Internet geht das alles sehr schnell. Okay. Auf was für Frauen stehst du denn? Weißt du das? Kannst du sagen? Ich glaube, ich habe da keine. Ich mag gern Brüste. Du magst gern Brüste? Ja, also wenn da was dran ist, dann ja. Gut. Also muss schon was zum Hingucken und Anfassen. Ja, haben. Ich mag auch nicht so ganz dünne. Ja? Also so, wenn nichts. Also ich finde, eine Frau muss rund sein, die muss weiblich sein. Ja, also find ich muss auch. Kurven haben. Ja. So zum Anfassen. Blond, rot, braun, ist egal. Schwarz. Ist egal. Alter? Naja, ich mag es gerne ein bisschen älter, weil ich kann mit diesen ganzen Flausen, die man so als junger Mensch im Kopf hat, nichts anfangen. Also um da bin die ich schon drüber weg und das habe ich nicht so gern bei anderen. Um die 30 wäre gut. Ja, sehr gut. Also ich frage jetzt nicht, um hier was zu vermitteln, keinesfalls. Ich wollte mir nur ein Bild von dir machen. Katharina, ran an die Mails. Ja, okay. So, und dann reden wir irgendwann, du kannst es ja mal entscheiden, wann du meinst, dass es interessant ist, was zu erzählen. Melde dich doch nochmal. Okay, mache ich. Würde mich sehr interessieren. Okay. Schönen Gruß an deinen kuriosen, aber offensichtlich doch sehr netten Mann. Ja, danke schön. Tschüss, Katharina. Gut, danke schön. Ciao. Tschö. Sie hat tschö gesagt. Das klingt so rheinisch, das klingt so schön kölsch. Ich vermute mal, dass sie hier um die Ecke wohnt. Denn wir sagen hier ja nicht tschüss, sondern wir sagen tschö. Andrea, 39 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Andrea, was geht's bei dir? Also erstmal ein Kompliment an dich und deine Sendung. Dankeschön. Und dann zu meinem Problem, also mein Freund sieht sich also regelmäßig auch heimlich Pornos an und das verletzt mich halt sehr. Wie lange seid ihr zusammen? 5 Jahre. Und er zieht sich heimlich Pornos rein? Genau, ja. Ich habe auch mit ihm schon versucht, darüber zu reden und er hat mir auch schon mal versprochen, er braucht das gar nicht wirklich und er macht das auch nicht mehr und jetzt bin ich halt dahinter gekommen, dass er das heimlich tut und er hat jetzt auch gesagt, er kann darauf nicht verzichten. Wie bist du denn dahinter gekommen, dass er es heimlich tut? Ja, also ich habe also Filme bei ihm immer wieder gefunden und habe ihn auch darauf angesprochen und ich frage ihn auch dann manchmal, ob er sich wieder was angesehen hat. Und er ist dann auch in dem Moment ehrlich und sagt das dann auch, ja, das verletzt mich halt. Mhm. Wenn er das so erklärt, warum guckt er denn gerne die Filme an? Also er argumentiert dann, er wäre halt lange alleine gewesen, und dann hätte er das halt regelmäßig gemacht. Und wenn ich dann zu ihm sage, wir sind jetzt so lange zusammen und du kannst das immer noch nicht lassen, ja, und dann reagiert halt eben auch dann teilweise, also verschließt sich dann und möchte auch nicht mehr darüber reden. Muss also auch dazu sagen, dass ich auch in Sachen Sexualität sehr offen bin und ich da auch einiges vermisse, was er mit mir nicht auslebt. Was denn zum Beispiel? Ja, also es kommt mir vor, als würde er halt eben das Ganze immer nur mehr oder weniger hinter sich bringen. Kommt mir also auch nicht begehrt vor. Ach so, das ist so, du hast das Gefühl, dass es eine Pflichtnummer ist, wenn er mit dir schläft. Genau, und dass er also auch jetzt nicht wirklich erregt ist dabei. Und ich vermisse also so einiges bei ihm. Sag mal, das wollte ich gar noch fragen, ehe ich das vergesse. Am Anfang eurer Beziehung, hat er da auch schon so viele Pornos geguckt? Ja, immer. Also immer. Das ist von Anfang an begleitet uns dieses Thema. Hm. War er am Anfang auch nicht so scharf auf dich? Nee, noch nie. Ach so. Ich muss auch sagen, ich muss mir auch den Sex erbetteln bei ihm. Also ich bin, wie gesagt, Sexualität ist für mich sehr wichtig. Mhm. Und ich habe ihm auch schon mehrmals dann angeboten, doch dann, wenn er das nicht lassen kann, dass ich auch offen für alles bin. Wir könnten uns das ja auch dann zusammen ansehen. Mhm. Und darauf hatte er sich dann auch eingelassen, aber er schaut dann also gar nicht auf den Bildschirm und er verschließt sich also komplett in meinem Beisein davor. Wie, Moment, also ihr beiden sitzt vor dem Fernseher oder vor dem PC und guckt euch ein Filmchen an und dann guckt er nicht dahin? Nee, er dreht sich dann mit dem Rücken hin oder guckt auf mich und ich bemerke dann. Aber ist doch schön, wenn er auf dich guckt. Ja, aber er versucht aber nicht dann zu zeigen, dass ihn das erregt. Ach so. Also ich weiß halt eben auch, dass ihn das erregt und es kommt halt auch dazu, dass er sich also keine, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Pornos ansieht, in dem es halt um ganz normalen Akt geht zwischen Mann und Frau. Ja, er sieht sich also dann überwiegend lesbische Pornos an. Also, oder halt auch Filme, wo dann halt eben nur Frauen sich präsentieren. Was vermisst du denn in der Sexualität? Was würdest du gerne mit ihm machen? Ja, einfach seine Geilheit, dass er über mich herfällt und mir richtig zeigt, dass er scharf auf mich ist. Aber das lebt er ja in diesen Filmen aus. Mhm. Und dann bleibt also für uns nur die sogenannte Pflichtnummer. Also er weiß halt, dass ich auch Sex möchte. Ja. Wie ist das denn, wenn ihr beide zum Beispiel euch das mal anguckt zusammen? Dann dreht er sich weg, also er guckt da gar nicht hin. Genau. Wird er auch dann nicht erregt oder? Oder wie geht das dann? Endet das denn, dass ihr miteinander schlaft oder dann wieder nicht? Ja klar, aber dann nicht so, dass er sich das ansieht und er sich dadurch erregt und wir das dann zusammen ausleben können, weil das ist meiner Meinung nach, da gibt es halt verschiedene Ansichten, mich verletzt das. Und kann es sein, dass es so ist, dass er das gar nicht möchte, dass du das mit ihm zusammen guckst? Richtig, ja, und er möchte sich also vor mir gar nicht so öffnen. Er möchte praktisch seine... Das heißt, es könnte ihn sogar in der Erregung runterziehen, wenn du daneben sitzt. Ja, ja, klar. Mhm. Das ist aber misslich, du. Ja, sehr. Das heißt, du bist mit einem Mann zusammen, so viele Jahre schon, richtig, der dich nicht begehrt. Richtig, er begehrt mich nicht. Und der sich dich offensichtlich von Anfang an nicht begehrt hat. Nee, und ich bin jetzt also auch nicht, wie gesagt, nicht der Typ Frau. Es gibt ja auch Frauen, die brauchen wenig Sex. Für die ist es nicht, es ist für mich nur mal in der Partnerschaft eines der wichtigen Dinge. Du brauchst es. Bist du ihm denn immer treu geblieben in all den Jahren? Ja. Ja. Er dir auch? Weiß ich ja. Für mich ist das, diese Art und Weise ist für mich auch eine Untreue. Ich will dir sagen, wenn eure Beziehung super laufen würde und euer Sex wirklich super wäre, würde ich sagen, komm, stell dich nicht so an, lass dir ab und zu mal sich so ein Filmchen reinziehen und es ist gut. Aber in diesem Fall finde ich es schon heikel. Genau, ja, weil ich verzichte ja da, also meine Jahre gehen vorbei. So, und ich frage dich aber, warum du das so viele Jahre mitmachst? Ja, frage ich mich auch. Also ich bin jetzt auch langsam an dem Punkt, wo ich mir sage, ich möchte das, also ich stell ihm jetzt auch ein Ultimatum. Also ich sage jetzt zu ihm, entweder er lässt das oder ich kann mit ihm nicht mehr zusammen sein. Naja, es geht ja nicht nur um diese vorne gucken. Das ist ja nur ein äußeres Anzeichen dessen, was da nicht in Ordnung ist. Es geht ja darum, warum begehrt der dich genau, nicht? Genau, also ich habe ihn mal darauf angesprochen. Ich bin jetzt auch eine Frau, ich trage gerne Dessous. Ich kaufe mir dann auch was Schönes für ihn und ich mache ihm auch noch ein Striptease. Aber ich merke dann, das gibt ihm, also ich hatte vorher auch schon Beziehungen. Mhm. Also das war der Traum eines jeden Mannes. Ich sage ihm das dann auch. Aber ich merke dann, dass ihn das auch gar nicht irgendwie anmacht. Wenn du ihn dann konkret danach fragst, warum ist das so, was antwortet er? Ja, er hätte halt eben, er wäre jetzt nicht so, dass er jeden Tag könnte. Okay, das kann man aber nicht 5 Jahre sagen. Nee, das ist bei ihm auch, ich weiß, warum er da nicht kann, weil er sich halt zwischenzeitlich anderweitig abreagiert und da entgeht mir ja letztendlich was. Was empfindest du für deinen Freund? Also ich liebe ihn. Du liebst ihn? Ja, deswegen habe ich das auch so lange, weil ich immer gedacht habe... Hat er zu dir auch schon mal gesagt, ich liebe dich? Das ist mein Problem wahrscheinlich, ja. Ach, er hat nicht mal zu dir gesagt, ich liebe dich? Am Anfang unserer Beziehung gar nicht. Zwischenzeitlich sagt er das, aber also es kommt mir oft so vor, als sei es nur so dahingesagt. Mhm. Andrea, ich glaube, dass grundlegend mit eurer Beziehung was nicht in Ordnung ist, um zu sagen, da ist aber ganz viel nicht in Ordnung. Mhm. Das macht sich, das zeigt sich an dieser Art der Sexualität, die ihr miteinander führt oder beziehungsweise nicht führt und auch all das, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ja, woran, was kann, hat er da ein Problem auf dieser Ebene oder woran könnte das liegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was in dem Mann vorgeht. Mhm. Offensichtlich begehrt er dich nicht. Nee, noch nie. So. Er hat mir mal gesagt, er liebt mich und deswegen kann er mich nicht begehren. Also konnte ich wirklich nichts damit anfangen. Hm. Wie war das? Weißt du irgendwas aus seiner Vergangenheit? Hat er schon mal eine Frau geliebt und auch begehrt? Ja, schon. Also er hatte schon vor mir auch Beziehungen. Lief das da sexmäßig besser? Weißt du darüber etwas? Er hat mal erzählt, es hätte oft halt nicht so funktioniert. Vielleicht hat er wirklich ein Problem, dass er ja, eine Frau, die er liebt, nicht sexuell begehren kann. Ich weiß nicht, es gibt da allerlei Verspannungen im Gehirn, warum auch immer. Ja, aber das glaube ich langsam auch, dass er auf der Ebene ein Problem hat, dass er sich vielleicht nicht öffnen kann. Dann sag ihm doch, jetzt ist nun wirklich, du hast gerade schon von einem Ultimatum gesprochen. Genau. Jetzt ist wirklich nach 5 Jahren, finde ich, hast du alles Recht der Welt, große Geschütze aufzufahren und zu sagen, pass mal auf, so kann ich nicht mehr leben. Ich bin 39 Jahre alt, ich habe Bock auf Sex. Lass uns gemeinsam zu einer Beratung gehen. Habe ich vorgeschlagen schon, ja. Also er hat da auch am Anfang gesagt, das machen wir. Und jetzt hat er mir heute gesagt, er möchte das doch nicht, weil die Lösung wäre ja nur, dass er darauf verzichtet. Und er hat also auch Klartext geredet. Er sieht nicht, er will und kann das nicht lassen. Und ich sollte dann halt eben sehen, wie ich klarkomme oder was ich mache. Und Das ist eine Aussage. Ja, deswegen, ich hänge an dem Mann. Ja, weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Dann sollst du sehen, wie du klarkommst. Ja. Das heißt im Klartext, dann geh. Ja, entweder komm klar damit, so wie oder geh. Ist, weil ich meine, ich habe mich auch schon mit Frauen und mit Männern über dieses Thema unterhalten. Ich habe also doch schon da unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, ach, das macht doch jedermann. Andere sagen, nee, da hast du nicht. Nein, wir müssen gar nicht mehr über diese Pornografie reden. Wir müssen darüber reden, und das haben wir die ganze Zeit auch gemacht. Andrea, der Fall ist für mich sonnenklar. Mhm. Da stimmt was nicht in eurer Beziehung. Es kann sogar sein, dass der vielleicht gar nicht mehr so großes Interesse an dir hat und, genau, das einfach so laufen lässt. Das heißt, du kannst ihm nochmal ein Ultimatum stellen und da musst du eine Konsequenz ziehen. So einfach ist es. Also du meinst auch, ich wollte halt eben jetzt gerne deine Meinung hören, du meinst auch, dass das, also diese Entscheidung mit dem Ultimatum, weil er wirft mir halt vor, ich würde ihm die Pistole auf die Brust. Das darfst du, finde ich, das darfst du. Ich mache das ja schon seit Jahren. Nach 5 Jahren darfst du das. Ich ja auch, dass mich das verletzt. Ich rede ja offen mit ihm darüber. Ich bin, wie gesagt, auch ein offener Typ. Ich habe ihm sogar schon mal vorgeschlagen, mal in einen Club zu gehen. Mhm. Er hat dann gesagt, er macht nicht mit anderen. Ich habe gesagt, das musst du ja auch gar nicht. Aber weil er sieht sich ja auch Filme an. Okay, der Fall ist für mich klar. Ja. Das Ultimatum ist okay. Und mach es, je nachdem, wie er dann reagiert, und dann musst du eine Konsequenz rausziehen. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, nee, das Wirklich nicht. Ich bin komplett auf deiner Seite und ich glaube, dass wahrscheinlich die Konsequenz der perspektivisch der Trennung das für dich Beste sein wird. Mhm. Wenn es auch schwierig alles ist. Aber. Okay, ja. Also Ultimatum ja. Ja, okay. Viel Glück wünsche ich dir, Andrea. Danke, Domian. Alles Gute. Ja, dir auch, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Moritz, 30, guten Morgen. Moritz, 30, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Es piepst aber. Weiß nicht, warum du so. Ja, es piepst. Das nervt. Das geht nicht. Ich wollte mich mit dir kurz drüber unterhalten, weil ich vor ungefähr einem Monat ist festgestellt worden, vor 2 Monaten festgestellt worden, dass ich einen Tumor habe. Mhm. Wo? Im Gehirn. Ja. Und dieser Tumor ist zu 90% schon entfernt worden. Also große OP liegt hinter dir. Ja, genau. Mhm. Aber es ist alles sehr, sehr gut gelaufen und jetzt sind noch 10% drin. Und diese 10%, wie das jetzt weitergeht, werde ich am kommenden Montag feststellen. Ach so. Das heißt, es könnte sein, dass du eventuell nochmal operiert werden musst? Es ist auf jeden Fall geplant, dass eine zweite Operation stattfinden wird. Also dass die restlichen 10% werden auf jeden Fall entfernt. Warum hat man die nicht sofort mit entfernt? Weil der Tumor, also die 90%, die waren wie so ein kleiner Luftballon im Gehirn und die anderen 10% sind um das Gehirn herum. Ach so. Also, und das ist eine schwierigere Party, wo die jetzt davor haben. Aber dennoch könnte das in einer zweiten Operation nochmal entfernt werden. Ja, ja, und die machen das jetzt auch nach einem neuen Verfahren, dass die da gegen solche Metallstücke, gegen so Reaktor, Platinum-Stäbchen direkt in den Tumor reinstecken. Mhm. Und der zerstört sich dann selber von sich aus. Mhm. Und diese Stücke bleiben dann aber für mein ganzes Leben dann lang drin. Ist das schlimm? Ich hoffe doch nicht. Es ist jetzt noch nicht wirklich sehr weltweit gemacht worden. Aber der Professor, der mich operiert, der ist dafür sehr, sehr bekannt. Mhm. Durch das, dass meine Freundin halt auch ihre Eltern beides Doktoren sind, haben die sich natürlich auch über den informiert, wer das überhaupt ist und drum und dran. Mhm. Und der ist schon sehr, sehr gut bekannt. Mhm. Als du diese Diagnose gestellt bekommen hast, Tumor im Kopf, da muss doch eine Welt zusammengebrochen sein für dich, oder? Aber auf jeden Fall, weil mir es absolut super ging. Aus dem einfachen Grund, geschäftlich lief es wirklich perfekt bei mir. Ich arbeite in einer Firma und da lief alles wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und meine Freundin aus Frankreich ist zu mir hergezogen und ich war absolut glücklich. Und wir haben auch Urlaub zusammen gebucht und drum und dran. Und zwei Wochen bevor wir in den Urlaub fliegen konnten, ist der Tumor halt festgestellt worden. Wie ist der festgestellt worden? Es ist so, dass ich das... Hast du Beschwerden, oder? Ja, genau. Also ich hab die Beschwerden seit über einem halben Jahr. Ich habe mir nur keine größeren Gedanken darüber gemacht. Welche Beschwerden, wie waren die? Ich habe Gänsehaut bekommen und hatte für fünf, sechs Sekunden Probleme mit dem Reden, die ich jetzt nicht mehr habe. Mhm. Und auf jeden Fall ist es halt auch einmal geschäftlich passiert. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ich sollte mal zum Arzt gehen und bin dann wirklich zum Arzt gegangen. Mhm. Und da ist dann halt ein Röntgen gemacht worden, also vom Kopf, CT. Und da ist dann festgestellt worden, dass ich einen 5 auf 5 Zentimeter großen Tumor habe. Ah ja. Das war der Schock. Und der Urlaub, den wir geplant haben, der ist dann auch, sage ich mal, verfallen. Was ist das eigentlich für ein Tumor? Ist das ein besteht die Gefahr, dass er stark streuend ist? Nee, das ist eine Tumorstufe 2. Es gibt vier verschiedene, soweit ich das mitbekommen habe. Und erste Stufe ist ein ganz gutartiger Tumor, der greift nichts an. Und meiner ist eine Stufe 2, der größer wird und größer wird und dadurch auch die Hirn ein bisschen drückt. Aber der lokal erstmal in begrenzt ist. Genau. Ja. Also der jetzt nicht ums Gehirn, das ist wie so ein Luftballon, den man im Kopf hat. Dass der eigenständig ist. Also sind die Heilungschancen relativ hoch bei dir? Ja. Wenn man jetzt den Rest auch in den Griff bekommt? Genau. Also das war auch, das Risiko bestand auch, dass ich nicht mehr gehen kann oder dass ich eine halbseitige Lähmung bekomme und Sprachstörungen, weil genau wo der Tumor lag und liegt, da ist auch anscheinend das Sprachgehirn deswegen hätte das passieren können, aber ich habe zum Glück keine Nebenwirkungen erhalten. Diese Operation, wie kann man sich das vorstellen? Wird da die Schädeldecke abgenommen oder wie macht man? Ja. Ich hatte immer, das war das Komische, ich war auch wirklich überrascht. Mein rechter Kopf tat immer ein bisschen weh. Also nicht wirklich wirklich dermaßen weh, dass ich da jeden Tag irgendwelche Kopfschmerztabletten genommen habe, aber den Tumor haben sie auf der linken Seite gefunden. Durch das, dass der Tumor halt das Gehirn nach rechts geschoben hat, hat halt immer rechts am Kopf wehgetan. Dementsprechend haben sie jetzt bei mir die linke Seite aufgemacht, also die halbe Schädeldecke. Wird die ganze rausgenommen oder wird da irgendwie ein Loch? Sie wird ganz rausgenommen. Ja, und hinterher wird wieder eingepflanzt und dann verwächst das wieder. Wenn man so eine große Gehirnoperation hinter sich hat, wie ist das, wenn man dann aufwacht? Was für ein Gefühl ist das? Die ersten zwei Tage war ich, glaube ich, in einer anderen Welt. Also ich war wirklich unterwegs mit meinen Gedanken und ich kann mich gar nicht mehr wirklich so viel daran erinnern, aber ich hatte dermaßen Kopfschmerzen aber ich hatte zum Beispiel diese Anfälle hatte ich gar nicht mehr, aber ich hatte wirklich große Schmerzen. Hm. Diese Operation liegt jetzt wie lange zurück? Jetzt ungefähr eineinhalb Monate. Eineinhalb Monate. Mhm. Ja. Besteht denn die Möglichkeit, dass man diese Reste, die jetzt noch in dem Kopf sind, könnte man die auch durch Bestrahlung oder durch eine Art Chemotherapie bekämpfen? Könnte man auch, aber der Arzt, der Professor, der das jetzt übernimmt bei mir und wie schon erwähnt, der ist wirklich gut und ich habe ja auch keine Nebenwirkungen und ich vertraue dem ohne Ende, der möchte halt diese Platinumstäbchen direkt in den Tumor reinsetzen. Und das ist anscheinend eine neue Technologie und es hat aber bis dato gab es überhaupt keine Nebenwirkungen bei allen anderen Patienten, bei denen der das angewendet hat, auch das wird auch weltweit angewendet und dementsprechend mache ich mir da überhaupt nicht so wirklich viele Sorgen über die zweite Operation. Du hast gerade gesagt, dass du eine Freundin hast in Frankreich. Die ist jetzt hier. Die ist jetzt hier. Ja. Wie hat sich denn euer Verhältnis verändert durch diese doch sehr schwere Erkrankung, die du hast? Ja, also ich war ein bisschen seit 3 Jahren zusammen ungefähr, sogar über 3 Jahre. Wir haben zusammen in England gewohnt, da haben wir uns kennengelernt und dann bin ich in die Schweiz gezogen, sie nach Frankreich zurück und nun war es wirklich so weit, dass wir zusammengezogen sind und dann halt 2-3 Wochen später wollten wir in Urlaub gehen und dann ist halt da festgestellt worden in der Zwischenzeit, dass ich einen Tumor habe und seitdem hat sich einiges verändert. Bei uns. Was hat sich verändert zwischen euch beiden? Ich war schon sehr, sehr groß enttäuscht und bin es immer noch heute noch, bin ich ganz ehrlich, enttäuscht darüber, dass sie mich in der, sag ich mal, in der Erholungsphase, wo ich nach der Operation gehabt habe, sind wir zusammen nach Frankreich geflogen zu ihren Eltern und dann ist sie dort geblieben und ist nicht mit mir zurückgekommen. Achso, du hast dich dann in der Erholungsphase vernachlässigt gefühlt von ihr? Genau. Ja. Hast du ihr das gesagt? Das habe ich ihr gesagt. Wie hat sie reagiert? Ja, sie hat halt so reagiert, dass sie halt den Druck von ihren Eltern spürt und dass sie selber nicht weiß, wie ihre Zukunft weitergehen soll. Was heißt den Druck der Eltern? Wollten die nicht, dass sie sich weiter um dich kümmert? Doch schon, aber die Eltern haben halt ihre Prioritäten, dass sie halt sofort ein Praktikum oder ein Studium anfangen soll und die Zeit nicht mir verschwenden soll. Sozusagen. Hat das so ein bisschen Riss in eure Liebe gebracht? Ja, das hat mir irgendwie ein bisschen die Augen geöffnet, um ehrlich zu sein. Naja, verstehe. Ich war und bin immer noch sehr, sehr verliebt in sie. Mhm. Und ich war absolut blind vor Liebe und habe alles für sie getan und wollte auch immer nur das Beste für sie haben. Mhm. Und habe so von meiner Seite so viel Energie reingesteckt. Und dann hast du aber nicht so viel zurückbekommen. Ja, und da war ich danach halt wirklich sehr, sehr enttäuscht. Und jetzt ist sie seit letzter Woche wieder da. Dennoch möchtest du auch mit ihr zusammenbleiben? Ja, ich möchte mit ihr auf jeden Fall zusammenbleiben, weil ich habe sie ja geliebt und ja immer noch. Und nur die Enttäuschung, die würde ich gerne vergessen. Moritz, lass uns nochmal über den Tumor sprechen. Das ist ja, wie gesagt, eine große Erschütterung, wenn man in den jungen Jahren so eine Erkrankung bekommt. Du warst erfolgreich im Beruf, hast du gerade angedeutet. Wie hat diese Erkrankung, auch diese Operation, so deine Einstellung zum Leben jetzt verändert? Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wegen der Operation ist, um ehrlich zu sein, oder ob es wegen dem ist, dass ich einfach zu viel Zeit zu Hause habe. Wenn man im Geschäft ist, dann hat man ja seine Gedanken auch mal woanders. Aber jetzt, wo ich immer nur zu Hause bin, mache ich mir halt Gedanken über meine Freundin, über meine Beziehung, über meine Arbeit und über drum und dran und überhaupt das Leben. Weitergeführt werden soll und ob es überhaupt weitergeführt werden soll und drum und dran und ich bin ein bisschen verloren gerade. Verstehe. Ich kann mir auch denken, dass so eine große Erkrankung einem gnadenlos vor Augen führt, an welch seidenen Faden alles hängt, ne? Ja. Wir alle hängen, an welch seidenen Fäden wir alle hängen. Dass es jeden zu jeder Zeit treffen kann. Ja. Und dass man dann die Prioritäten vielleicht wirklich dann irgendwie danach anders setzt, weil die Wichtigkeiten anders gelagert sind, als was man vorher vielleicht wichtig empfunden hat. Ja, und deswegen, ich bin ein bisschen verloren, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt dann weitermachen soll. Auf der einen Seite hoffe ich, dass die zweite Operation schnellstmöglich stattfindet. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht schnellstmöglich stattfindet, dass sie dann erst in 5-6 Monaten stattfindet, dass ich dann auch wieder zu der Arbeit zurückgehen kann. Und was ganz genau arbeitest du eigentlich? Ich bin Recruitment Consultant. Das ist, erklär es uns. Ich helfe Personen, Firmen, mehr Firmen, ich helfe Firmen, die richtigen Leute einzustellen. Ach so. Also suche. Hast du einen engen Freund, enge Freunde? Was? Hast du enge Freunde oder einen engen Freund? Ich habe Freunde, mit denen bin ich im Kindergarten gewesen. Also ich habe noch mit 5, 6 Leuten habe ich noch sehr, sehr guten Kontakt. Und die stehen jetzt auch jetzt in dieser Situation gut zu dir? Ja, ja. Absolut. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Zeit für dich. Ich überlege gerade, was man da so machen kann. Hast du mal überlegt, vielleicht mit Leuten, die eine ähnliche Erkrankung haben wie du, Kontakt aufzunehmen? Ich kenne keinen. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne keinen. Mhm. Wird es bestimmt geben. Sollen wir mal ein bisschen uns schlau machen hier? Also ich würde mich nicht beschweren. Also es ist einfach nur so, dass ich mich, wie schon erwähnt, verloren fühle. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit meiner Liebe aussieht, wie es mit meinem Job aussieht, wie es mit dem tagtäglichen Leben aussieht, wo ich meine Prioritäten hinsetzen soll. Verstehe. Ja, ich anders. Das ist eine große Leere, in die du da irgendwie so reingeraten bist oder die Angst, da hinein zu geraten. Ja. Ja. Moritz, wir werden dich mal gleich zurückrufen. Und uns mal ein bisschen schlau machen und überlegen, was wir dir da vielleicht an die Hand geben könnten. Auf jeden Fall, von meiner Seite aus, wünsche ich natürlich beste Genesung. Und wenn die zweite Operation stattfindet, möge sie bald stattfinden, dass die natürlich dann auch sehr gut über die Bühne geht. Ja, da danke ich dir schon mal im Voraus für dieses und wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend. Dankeschön, Moritz. Wir melden uns gleich. Bis dahin. Tschüss. Angelika, 47, guten Morgen. Guten Morgen. Angelika, weswegen rufst du mich an? Wir hatten schon mal vor einiger Zeit telefoniert und zwar hatte ich erzählt, dass ich schwer herz- und lungenkrank bin und dass jetzt in absehbarer Zeit das anstehen würde mit einer Herztransplantation. Mhm. Und bei einer Routineuntersuchung hat sich jetzt herausgestellt, dass mein Herz sich dermaßen verschlechtert hat, dass das ganz akut und wichtig ist. Und ich hatte jetzt auch den ersten Vorsorgetermin in der Uniklinik. Mhm. Für die Herztransplantation und auch die zweite Untersuchung für die Lunge. Das heißt, das würde beides zusammen transplantiert? Das würde dann beides, kann man nur beides zusammen transplantieren, weil eben halt die Sache ist, ich muss einen Spender haben. Mhm. Zwei verschiedene wäre schon dann wieder nicht möglich. Mhm. Problem daran ist eben halt, dass ich das eigentlich nicht wirklich möchte. Und so das Gefühl habe, dass die Familie das eben halt total und komplett von mir erwartet. Wenn du das nicht möchtest, bedeutet das ja, dass du in Kauf nimmst, dass du in absehbarer Zeit sterben wirst. Ja. Ist das so klar ausgedrückt? Ja. Warum möchtest du das? Wollen wir das eigentlich vom Prinzip her keiner. Das liegt eigentlich auch unter anderem daran, dass ich halt in den letzten 6 Jahren ganz extrem körperlich abgebaut habe. Mhm. Vom Gewicht her, von der Muskulatur her. Vermutlich auch sehr viel mitgemacht hast durch deine Erkrankungen. Kann man sagen, und, dass du einfach so mürbe bist, dass du einfach nicht mehr willst? Müde, ja. Müde und mürbe, ja. Mhm. Ja. Und das so eine Transplantation, das ist natürlich ein wahnsinnig großer Eingriff, dass du Angst hast, die Energie gar nicht mehr aufzubringen und möchtest dir all die Beschwerlichkeiten, die damit verbunden sind, nicht auch noch aufbürden. Das ist es wahrscheinlich weniger. Also bei mir steht im Moment dieser Aspekt eigentlich eher im Vordergrund, dass ich sagen kann, ich habe jetzt noch einen gewissen Zeitraum. Wie lange das ist, können die Ärzte mir nicht genau sagen. Mhm. Die haben zum Anfang meiner Krankheit mit klipp und klaren Zeitraum gesagt. Die haben gesagt, also mit der Schwere des Herzens wären das vielleicht noch so 10 Jahre, die ich gut damit in Anführungszeichen leben könnte. Und wann haben die das zu dir gesagt? In welchem Jahr? Ja, mehr oder minder direkt, wie festgestellt wurde, dass nach dem Herzinfarkt eben halt das Herz schon sehr kaputt war. Ja, in welchem Jahr war das? Das war vor 6 Jahren. Mhm. Und die haben zu mir gesagt, also die geben mir eine Prognose auf 10 Jahre, dass in den 10 Jahren ich also eigentlich in Anführungszeichen dementsprechend gutes und vernünftiges Leben führen kann. Mhm. Dass sich zwar eine Verschlechterung ja eintreten könnte und eintreten wird, aber eben halt, dass die Zeit über relativ vernünftig. Mhm. Aber jetzt ist ja die Verschlechterung des Herzens ist ja schon jetzt eingetreten. Ja, mein Herz, die Pumpleistung meines Herzens beträgt noch 11%. Oh. Mh. Und das ist also schon sehr gravierend. Aber wenn man sich vorstellen würde, du bekämst einen Spender, bekämst ein neues Herz und eine neue Lunge, ist diese Vorstellung nicht doch mit Hoffnung auch verbunden bei dir? Mit Hoffnung. Also, ich sitze jetzt seit 6 Jahren mehr oder minder zu Hause und vegetiere still vor mich hin. Ich habe zwar eine Familie zu Hause und die sich auch unheimlich lieb und nett um mich kümmert. Aber so das ganze soziale Umfeld hat sich bis auf ganz wenige Leute nach und nach verabschiedet. Magst du mir rasch erzählen, wie die Familie aussieht? Du hast Kinder, einen Mann? Ich habe einen Mann, ich habe 3 Kinder. Wie alt sind die? Die Kinder sind 28, 18 und 17. Ja. Mein Mann, wie gesagt, ich habe noch einen Bruder, ich habe noch meine Eltern. Mhm. Und wie gesagt, und von den Freunden, die haben sich reduziert wirklich bis auf 2 Stück. Mhm. Halt auch dadurch bedingt, dass wenn irgendwelche Feiern sind und ich dann sagen musste, tut mir leid, ich kann nicht kommen oder man wollte irgendwo hinfahren. Und es ging dann halt wirklich nicht, nicht weil ich nicht wollte, aber weil ich halt wirklich körperlich nicht dazu in der Lage war. Mhm. Zu einem Überfluss sind wir jetzt auch noch vor knapp einem Jahr in ein anderes Bundesland gezogen. Das heißt, es ist noch viel fremder alles für dich, die ganze Umgebung? Und auch, ja. Und Tatsache, dass ich eben halt dadurch, dass ich mehr oder minder nur ans Haus gebunden bin, ja auch nirgendwo wirklich hin kann. Mhm. Aber dennoch, nochmal die Frage. Eine Transplantation würde ja die Möglichkeit eröffnen, vielleicht doch nochmal, ich will jetzt mal das große Wort benutzen, durchzustarten. Vielleicht doch nochmal neu anzufangen. Ja, ja. Und ich sage mir einfach, ich habe da auch im Moment einfach nicht mehr die Kraft für. Mhm. Weil, wie gesagt, ich wiege im Moment noch 49 Kilo bei einer Körpergröße von 1,78 Meter. Mhm. Ich bin also wirklich in allem, was ich tue, auf fremde Hilfe angewiesen, ob ich jetzt zur Toilette gehen möchte, ob ich duschen will. Achso, das kannst du alles gar nicht mehr alleine? Nein, überhaupt nicht mehr. Also ich bin Wer hilft dir denn dabei? Das sind zum Beispiel eine Bekannte von hier, die ich hier kennengelernt habe, die zum Teil hilft. Das ist ein großer Teil, der an meiner Tochter und an meinem Mann hängen bleibt. Ob das jetzt Essen machen ist, Wäsche waschen, Staubputzen, Bügeln, die üblichen Sachen halt. Ich schaff's gerade noch eben halt. Und du kannst auch überhaupt nicht alleine rausgehen? Überhaupt nicht, geht gar nicht. Kannst du in Begleitung mit jemandem rausgehen? Ja, mit meinem Rollstuhl zusammen schon, aber ich bin dann immer halt auf jemanden angewiesen, der dann den Rollstuhl rausfährt, also schlichtweg auch wieder darauf angewiesen, dass ich jemanden zur Hand habe, der mir dann dabei hilft. Jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Umfeld, deine Familie, deine Kinder, deine Freunde oder Bekannten das alle nicht verstehen. Und die setzen ihre Hoffnung daran, ja. Und dich quasi bedrängen, dass du das machen lassen sollst. Im Bedrängen eigentlich nicht. Also das ist nicht, dass du mich jetzt permanent damit löchern und fragen und zutexten, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise endlich vorangeht und vonstatten geht und das eigentlich weniger. Aber wie jetzt diese Untersuchungen in der Klinik waren, der folgen noch viele andere Untersuchungen. Ich werde müsste nochmal langfristig für einen langen Zeitraum ins Krankenhaus, weil halt ausgeschlossen werden muss, dass zum Beispiel Krebserkrankungen vorliegen oder... Das heißt auch diese ganze Tortur, die da vorweggeht, das ist ja alles zu viel. Das ist mir alles schon zu viel, ja. Geschweige denn die Kraft, die man braucht, nach seiner Operation sich dann wieder aufzurappeln. Genau. Und da weiß ich eben halt nicht, oder ich bin im Moment nicht in der Lage, sagen zu können, dass ich dafür tatsächlich die Kraft noch habe und die aufbringe. Das funktioniert eben halt nicht. Und ich habe mir so für mich eigentlich gedacht, dass es vielleicht schöner wäre, die restliche Zeit, die ich jetzt wirklich noch habe, wirklich mit meiner Familie zu genießen. Weil bei dieser Transplantation, die halt eine sehr, sehr große wäre, mit dieser Doppeltransplantation, eine Herztransplantation ist eine Sache, eine Lungentransplantation ist schwieriger und dieses im Doppelpack ist schon ein enormes Risiko. Was sagen denn die dich behandelnden Ärzte? Raten die dir dazu? Sagen die, das schaffen sie, das verkraften sie, das werden sie hinkriegen? Das Einzige, was sie sagen, wenn sie weiterleben wollen, natürlich ja, aber die werden sich in irgendeiner Art und Weise hüten, da irgendwelche Prognosen zu stellen. Gibt es einen Menschen in deiner Umgebung, der dich versteht? Keiner. Keiner. Keiner, absolut keiner. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich gerade auch ganz hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite ahne ich, du hast es ja gerade geschildert, deinen Zustand und auch dein Erschöpftsein, dein Müdesein. Auf der anderen Seite denke ich dann wieder, aber das ist sehr, sehr, da muss ich sehr vorsichtig sein, als Nicht-Betroffener so zu sprechen. Vielleicht sollte man doch diese letzte große Chance packen, um vielleicht doch nochmal Fuß zu fassen im Leben. Aber ich bin sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe eigentlich in den letzten Jahren auch, dadurch, dass ich einen Defi implantiert habe, hat er mir schon 7-mal das Leben gerettet. Das ist was? Also, was ist das implantiert? Der Defibrillator. Der rettet dir das Leben, weil? Weil ich habe dann also ganz schwere Herzrhythmusstörungen. Mhm. Und dieser Defi setzt ja das Herz aus und mit dem nächsten Schlag wieder ein. Mhm. Und bringt also damit praktisch das, was im Ungleichgewicht ist, was mich in dem Moment hätte tot umfallen lassen. Das heißt, da hat dir schon ein medizinischer Eingriff auch sehr geholfen. Der hat mir schon sehr geholfen. Mhm. Natürlich hat der mir schon sehr geholfen. Aber das hat sich in den letzten 3 Jahren sehr stark vermehrt mit diesen ganzen Schlägen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die unheimlich Kraft kostet. Fürchterliche Kraft kostet. Was macht dir noch Freude am Leben? Mir macht zum Beispiel Freude am Leben, wenn ich mit meiner Familie am Tisch sitze, wenn wir essen, wenn meine Tochter und ich uns gegenseitig ein Verwöhnprogramm gönnen, sprich, dass man sich eine Gesichtsmaske ins Gesicht schmiert. Mhm. Ich weiß nicht, dass sie vor mir sitzt, ich ihr die Zöpfchen flechten kann, wenn wir zusammen lachen können. Also ich bin jetzt kein total depressiver Mensch. Nee, so wirkst du auch nicht. Ja, ja, ja. Eben halt sagt so, ich stecke den Kopf in den Sand und Ich finde ja, Angelika, dass man in so einer ernsten Situation letztendlich natürlich und unbedingt den Willen des Patienten respektieren muss. Auch als Angehöriger, wenn das auch noch so traurig ist. Ich weiß, nur das Problem daran ist eben halt, ich habe noch 2 recht junge Kinder. Mhm. Und ich weiß auch, dass die da wirklich absolut drauf bauen und wirklich auch alles reinlegen und dass das wirklich klappt und auch in einer Art und Weise vernünftig wird, dass wir eben halt, wie meine Tochter so schön sagte, ich hatte dich erst viel zu kurz, ich brauche dich noch viele Jahre. Und das sind dann so Momente, die einen fürchterlich runterziehen. Mhm. Und ich weiß im Grunde genommen, ich möchte diesem Kind diesen Wunsch um jeden Preis erfüllen, um jeden Preis. Und weiß aber auch andersrum wieder, ich habe wirklich einfach nicht mehr die Kraft, auch wenn ich denen das hier vorspiele und mich nie hängen lasse. Mhm. Und die auch ganz selten erleben, dass ich wirklich mal komplett down bin, wirklich down bin. Lass mich mal kurz noch was sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich glaube, dass nur das Argument, dem Kind diesen Wunsch zu erfüllen, das darf nicht zählen. Ja, das weiß ich. Zählt auch nicht wirklich. Ich sage, ich habe auch da schon ein schlechtes Gewissen, dass ich eben halt im Hinterkopf immer diesen Gedanken habe, ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich bringe diese Kraft nicht auf. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich weiß nicht, wie es mir danach geht. Angelika, das tut mir total leid. Ich muss jetzt radikal unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir melden uns gleich nochmal, okay? Ja, gut, okay. Bis gleich, tschüss. Danke, ciao. In der Technik heute, Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, tschüss.